Kundgabe 3468. Empfangen durch Bertha Dudde am 8.4.1945. Steigerung der Not. Eine unruhvolle Zeit ist angebrochen und die Menschen werden in ihrer Not seufzen und stöhnen. Doch mich erkennen sie nicht. Sie verstehen nicht meine Stimme, mit der ich zu ihnen rede. Sie schauen nicht nach oben, sondern halten den Blick erdwärts gewandt. Denn ihre Seelen suchten niemals den Weg des Lichtes, sondern wandelten in der Finsternis. Und wie ich auch rufe und locke, sie hören mich nicht, weil die Erde, die irdische Materie, sie gebannt hält und sie ihrer sich nicht entwinden können. Und nun verzweifeln sie und brauchten doch nur ihre Herzen zu mir zu erheben. Sie brauchte nur mit mir in innige Fühlungnahme zu treten, um Kraft zu schöpfen für ihren Erdengang. Die Not ist groß, und sie wird noch eine Steigerung erfahren, denn sie wandelt die Menschen nicht, und härtere Prüfungen sind nötig, dass sie ihren Blick zu mir erheben. Mich erbarmet die Menschheit, und ich komme ihr zu Hilfe, doch nicht irdisch wird sich diese Hilfe auswirken. Sondern der Seelen gedenke ich. Und erst, wo diese nicht mehr in Not sind, bringe ich irdische Erleichterung und Hilfe. Denn die Not bezwecket den Wandel der Menschen. Und so dieses Mittel nicht anschlägt, muss ich zu härteren Mitteln greifen. Und ein Tag wird kommen, wo der Mensch rufen muss zu mir, weil anders keine Rettung mehr möglich ist. Ein Tag wird kommen, wo ich mahnend und warnend vor die Menschheit trete und ihren Blick nach oben richte, wo nur noch der helfen kann, der Herr ist, über Himmel und Erde. Doch nur die Menschen werden mich zu rufen fähig sein, die glauben an einen Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an deren Herzen wende ich mich, ihnen eine letzte Möglichkeit gebend, mich zu erkennen. Denn wem der Glaube mangelt an mich, an dem wird auch dieser Tag erfolglos vorübergehen. Und er wird einer von denen sein, die am Tage des Gerichtes verdammt werden zu einem neuen Gang durch die Schöpfung. Ich möchte die Menschen davor bewahren und komme darum immer und immer wieder. Ich lasse die Not so groß an sie herantreten, dass sie immer wieder Gelegenheit haben, nach mir zu rufen und mich dadurch anzuerkennen. Und doch trete ich auch in der Not als Vater an meine Kinder heran. Und es wird meine Vaterliebe erkennen, der achtsam ist, welche Wege ich die Menschen führe. Denn er wird es bekunden müssen, dass ich immer wieder einen Ausweg geschaffen habe, wenn das Labyrinth noch so undurchdringlich erschien. Ich will mich meinen Kindern offenbaren. Ich will denen Trost und Kraft geben und ihren Glauben stärken, die meine Kinder sein wollen. Und ich will die Schwachen im Geiste gewinnen, dass sie Kindern gleich an mein Vaterherz flüchten, so ihnen Gefahr droht, leiblich oder geistig. Ich will eure Liebe gewinnen und werbe darum, und selbst die Not und das übergroße Leid soll dazu beitragen, dass ihr mich lieben lernet. Und es wird geringer werden, so euer Herz mich inbrünstig anrufet, auf dass ich euch helfe. Wehe aber denen, die keinen Ruf meinerseits hören, die ihre Ohren abwenden und mich nicht gelten lassen wollen. Sie werden hart betroffen sein, so meine Stimme von oben ertönt. Denn sie stehen ohnmächtig einem Ereignis gegenüber, das unvorstellbar ist in seiner Auswirkung. Und dem ich allein nur Einhalt gebieten kann und dies tun werde nach meinem Willen. Amen.